der Sonne haben auch wir ihren Namen gerufen. Wir belebten sie wieder in den Flammen des Feuers. Mit jedem neuen Mond beten wir sie mehr an. Und mit jedem Ritual geben sie uns Stärke. Kein Opfer ist ihre Ehrung genug. Unser Leben wollen allein wir leben, um sie zu ehren. Und wenn es unser Blut sein soll, das wir opfern müssen, dann wird es unser Blut sein, welches wir opfern werden. Unaufhaltsam werden wir den Weg beschreiten, auf dem unser Blut das höchste aller Opfer ist.